Pepe, gib einen vor. Die Lampe ist noch nicht an. Ja, passt doch. So, der Pepe kriegt jetzt mal die grüne Karte für 10 Minuten musikalischer Strafwagen. Vielen Dank und ich sehe schon, die nächsten Herren stehen einsam alleine an der Theke, warten darauf, den Bass zu greifen und den Groove vorzugeben. Und dann auch noch ein Drama, der mit einsteigen wird, das wird kein Problem sein. Das kriegt der Tommy auch immer hin. Ansonsten, die Bühne ist frei, ich halte mal da oben an.